Vielen Dank, Joaf, für diese interessanten, auch strategischen Ausführungen, die uns in die Zukunft den Weg zeigen. Ich fand es sehr wichtig, dass hier nochmal klar geworden ist, bei allen Beiträgen gemeinsam, dass die Aufteilung in die Bewegung des Rechtes der Palästinenser in den 48er-Gebieten, die Flüchtlingsfrage, ein Teil ist der Strategie des Teile und Herrsche. Ich fand es auch sehr wichtig, nochmal aufzuzeigen, dass all die Probleme, die Frage der Besetzung, die Frage der Vertreibung, die Frage der Landenteignungen kein Ereignis sind, sondern ein Prozess, der bis heute anhält. Wenn wir zurückgehen in die Geschichte, können wir auch sehen, dass auch die zionistische Führung nie die Absicht hatte, eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden, eine Problemlösung zu finden, sondern selber auch die Besetzung Palästinas gesehen hat als ein Projekt. Israel behauptet immer, es hätte die Zwei-Staaten-Lösung 1947 anerkannt, aber es hat Vorbehalte eingelegt, Vorbehalte gegen die Grenzziehung, Vorbehalte gegen den Status Jerusalems, der damals internationalisiert werden sollte, Vorbehalte gegen die Gründung eines palästinensischen Staates, Vorbehalte gegen die Übergangsvereinbarungen der Vereinten Nationen. Also eigentlich durch die Vorbehalte diese angebliche Zustimmung, die dann international vorgeschoben worden ist als Argument, dass Israel ja eine Lösung wollte, die Palästinenser nicht, Vorbehalte, die eigentlich diese Argumente ad absurdum führen. Ben-Gurion hat damals gesagt, in internen Diskussionen, zumindest hat das Avi Schleim, einer der kritischen Historiker, aufgearbeitet, wir nehmen uns heute den Teil, den wir kriegen können, den Rest holen wir uns später. Also das zeigt auch nochmal, dass auch das zionistische Projekt Dekolonisierung Palästinas ein Projekt ist, das immer weiter fortschreitet. Und das muss auch einbezogen werden in jede Gegenstrategie für ein demokratisches Palästina. Wir hatten die Zeit etwas überzogen durch unsere technischen Probleme. Eigentlich sollten wir jetzt schon fertig machen, aber vielleicht dürfen wir ein paar Fragen stellen. Ich möchte aus dem Publikum, ich möchte Sie bitten, möglichst kurze und präzise Fragen zu stellen an einzelne Referenten und alle Beiträge, die möglicherweise in andere Panels verschoben werden können, dann auch später vielleicht. Also wir versuchen es nochmal mit dem Saalmikrofon. Ich hoffe, es funktioniert nicht. Dieses nicht. Okay. Ah, es geht. Guten Morgen. Ich bin Edda Meyer zu Uptrup, Mitarbeiterin des Ecumenical Accompaniment Program for Palestine and Israel. Wir sind inzwischen etwa 100 Menschen, die diesem Programm des Weltkirchenrats, das auf Bitten der palästinensischen Christen eingerichtet wurde, gefolgt sind. In Ergänzung dessen, was Sie zu den Beduinen heute Morgen gesagt haben, möchte ich Sie fragen, ob Sie das kleine Dörfchen Susia südlich von Hebron kennen. Das ist ein Ort, an dem vor einiger Zeit eine antike jüdische Siedlung entdeckt wurde und das wegen der Archäologie dort vertrieben wurde in den frühen 2000ern. 2001, glaube ich. Inzwischen hat sich das Dorf einen neuen Platz gesucht, was aber ständig der Demolition Order unterworfen ist, die noch nicht ausgeführt worden ist. Aber jederzeit kann das soweit sein. Wir sind deswegen vorstellig geworden beim Außenministerium und erbitten Ihre Unterstützung durch Unterschriften für dieses Dörfchen, damit die Zerstörung, die inzwischen auch von den Siedlern heftig gefordert wird und vor dem Court anhängig ist, ausgesetzt und nicht vollzogen werden kann. Danke. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das eher als einen Hinweis verstanden, denn als Frage. Ihnen ist das Problem bekannt. you know about the problem. Und würde einfach erstmal übergehen zu den nächsten Fragen. Und wenn es geht, so kurz wie möglich. Yeah, ganz. Good morning. Thank you for your speeches. I would like to make two remarks or question two things. You have, I find it very problematic to talk about good people and bad people, because who decides who is a good person and who is a bad person? And my question for Hanin would be, do you really think that in the case of Palestine and Israel we should talk about settler colonialism? I think there are really very, very big differences to normal colonialist settlers, and we are dealing here with people who want the Palestinian to be out of their country. It's not that they try to find solutions to live together with the indigenous people. So I have a problem with this expression of settler colonialism. Could you please tell me something about it? Well, thank you about your question. Just I didn't get that exactly why you have a problem with settler colonialism in Palestine. And I think settlers who are colonializing a country, they come, at least as it was in former times, to exploit the country for the resources, to exploit the indigenous population, but not to chase them out of the country. And what we are seeing in Palestine is that all the efforts that the Israeli governments, all the governments did until now is to bring the Palestinians completely out of their country. It's not to try to live together with the Palestinians. Okay. Well, it's a combination of different systems, but one of the things that settler colonialism is expressed in Palestine is you needed to displace the people. The main rationale of settler colonialism is deconstruction, as I mentioned, deconstruction of the old world in order to reconstruct a new building, and evacuating of and displacement of the indigenous is part of this deconstruction, and the settlers to be and to maintain the structure, you needed also the problem also demographic here. When you have majority of Palestinians within the land of Palestine occupied in 48, supposed to be the future sovereign of the new system, of the new settler system, you needed to make a place, you needed to make this balance in order to make place for the new settlers. So it's a combination of different things. And the thing is, one thing important about settler colonialism in Palestine, the concept of Palestine occupied 48, so-called Israel, is that it's still not developed enough in our discourse. It's usually, as I said, it's mainly in the 67 context. But if you look and we make similarities with the wrong cases in the world, while we need to, for example, with the Quebec French speakers, rather than, you know, the native of Australia, the native of the United States, the native of Canada, and this kind of similarities, we need to, it's a new paradigm, it's not taken for granted, and we need to develop it. Israel is a very sophisticated system. It has different kind of practices and rationales, but the main rationale of settler colonialism of the empty land, that is the rationale in common with other colonial movement. It is there, and it's practiced widely, and we're still witnessing that now. Ich habe eine Frage an Hanin, und zwar geht es nochmal um die eine Frage an Hanin. Es geht um die Baumpflanzungen im Negev. Welche Rolle, was für eine Wichtigkeit steckt dahinter, diese Wälder dort anzupflanzen? Ich frage deshalb, weil es ja mittlerweile auch einen Wald Baden-Württemberg gibt, einen Wald Nordrhein-Westfalen. Es gibt dort einen, die Sozialdemokraten wollten da einen Wäldchenbaum unterstützen. Steinmeier ließ sich mit einer Schaufel in der Hand fotografieren, wie er eben das unterstützt. Hier ist irgendwie ein Eindruck in Deutschland, dass das eine gute Sache ist mit den Bäumen. Was bedeutet das tatsächlich für die Menschen dort, für die Beduinen dort im Negev, dass diese Baumpflanzung dort vorgenommen werden. Okay, as I said, planting a tree would seem very nice, very, you know, pinky, with it's very a greenwashing. It's part of the allegedly, as I said, environmental practices of the JNF, but it came in order to disguise the colonial essential of essence of this movement. It's part of the Israel, of the Zionist movement as a whole. And what it means basically that in order, as I said, it creates irreversible facts on the ground. It made it very easy, and that's part of the sophistication of the Israeli regime, of the Zionist regime. It uses different, you know, indirect methods like citizenship, like democracy, like planting a tree in order to overtake the land. And what it means for the people of Al-Araqib in case of, and it happened in other villages, of course, we're speaking about now. If you go to the Galilee in Palestine, you see you don't see the ruins of the Arab villages because it's all covered by pine trees. And also in Carmel, which is one of the most beautiful mountains in Palestine, it was also planted by a forest, and it was called a Little Switzerland. Because they want to plant the Western, it's the Western rationale of it's not a Palestinian land, it's a Western land, and that we go back to the speech of to the talk of Joseph Massad yesterday about how they Westernized themselves after for ages they tried to exclude them from the Western scene. Thank you for giving me the right to speak. In fact, the question of planting trees, it's not new. It starts, if you remember, or if there is in Germany something called Emmaüs. Emmaüs, it's called Park Canada now in Palestine. It starts in 1948 when this village have been completely destroyed and they plant trees, and now they call it Park Canada. And because of this, exists in all countries, Emmaüs, which is Emmaüs, which was really created by La Pépière, Father Pierre, and he was he's a Swiss citizen. He died before 3 years. So, and also, I want to remind you of something very important. Everybody knows the tales of two cities, but now we are talking about the tales of two villages, Iqrit and Kfar Biraim. These two villages, in the early Nakba in 1948, they got military orders to leave 10 kilometers to the north. 10 kilometers to the north, this is mean Lebanon. And still now, although the tribunal, the court, give them reasons to return back to their houses, they're still living like less than 1 kilometer away from their homeland. And still the villages are empty, of course destroyed, and I think Hanin can... Very quick about Iqrit, and that's very, give us hope. Recently, 10 months ago, a group of the young Iqrit generation, they moved back to Iqrit, and they're living there for 10 months now, and they're building, you have just, it's a return by, you know, the full meaning of the word. So this is a new kind of, Meine Frage. Über unsere Hallo. Veranstaltung hinaus, also deswegen möchte ich Sie alle bitten, ganz, ganz kurze Fragen zu stellen. Noch 4 Fragen und dann machen wir Schluss. Okay. Die Frage geht jetzt über Demokratie und Pressefreiheit. Und diese Frage am besten an Joab, der kennt sich wahrscheinlich besser aus. Es geht darum, dass man einen israelischen Reporter oder also nicht nur arabische, sondern auch jüdische, die sogar mit Sicherheit wüsste, ihre Reportage machen, nicht im Kampfgebiete, sondern ganz einfach auf die Straße laufen. Und hier in Deutschland besonders verherrlichen sie diese Demokratie in Israel. Ob er mir ein bisschen kurzen Bericht darüber Bescheid sagen und erklären, wie läuft diese Demokratie, wie läuft diese Pressefreiheit wirklich? Nächste Frage. Was? Sollen wir noch Fragen sammeln oder? Jetzt geht's nicht. Okay. Die Frage war an Joaf, ne? Okay. I answer now. Okay. So. First of all, the big trick about Israeli democracy is instead of arguing with everybody, they just exclude most of the people. Like they exclude the Palestinian refugees, they totally from living in Palestine. Then they exclude the people in West Bank and Gaza from any political rights because this is direct occupation. And then actually, the rest of the Palestinians, they don't have any influence, even if they talk. But of course, there are also, when some people talk and some people demonstrate, there is oppression, all sorts of it. It is regular, like in Haifa, where I am active. Almost every Palestinian, yes, from time to time, is invited to talk with the security services. So he has special file for everybody, and they follow if he is for a long time is no work, they invite him to talk with him and say, we are concerned about your future, you are not working, maybe if you cooperate with us and give us some information, we can find work for you. So they are very take care about people, yani. So and of course there are some there is emergency law that allows them to arrest anybody without a trial. There is a lot of democratic rules. All of them, they are of course very democratic because they are accepted by the Knesset that is elected. And it is elected mostly by Jews because it is a Jewish democracy. And so most of the Arabs are not allowed to vote. So this is democracy. This is also can be called democracy. Thank you. Die nächste Frage, möglichst kurz. Joaf Bahr hat an uns einen Aufruf gerichtet. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aufruf. Wir haben hier eine großartige Konferenz. Das ist ein Riesenfortschritt für alle die, die für einen demokratischen Staat seit langer Zeit engagiert sind. Und ich glaube, dass es jetzt darum geht, weil Joaf Bahr hat von einer Bewegung gesprochen und wir sind noch ziemlich weit von einer Bewegung entfernt. Und es ist ein Aufruf an jeden Einzelnen von euch, diese Idee eines demokratischen Staates auch öffentlich zu unterstützen. Weil wenn wir aus dieser Konferenz hinausgehen, dann sind wir wieder eine Handvoll von Aktivisten, die dafür eintreten und keiner traut sich sonst, das öffentlich zu sagen, weil er dem Rufmord ausgesetzt ist. Wenn man sieht, wie viele Deutsche hier sprechen auf dieser großartigen Konferenz, sieht man auch, wie schwach noch diese Stimme hier ist. Darum ist es mein Aufruf, ausgehend von dem, was Joaf Bahr sagt, hier wirklich auch Aufrufe zu unterstützen, ein Komitee zu bilden, eine echte Bewegung zu bilden. Und wenn es nicht das ist, dann zumindest den Nexus zwischen Holocaust auf der einen Seite und Legitimität Israels auf der anderen Seite auseinanderzunehmen. Weil das ist, dieses Narrativ ist die Vorbedingung. Ich möchte das nicht unterbrechen. Ich möchte einfach daran erinnern, morgen gibt es noch ein ganzes Panel über die Frage der Solidaritätsbewegung in Deutschland und was man machen kann. Und es wäre ganz lieb, wenn wir uns jetzt wirklich auf kurze Fragen zu diesen Beiträgen konzentrieren müssen, weil wir sind jetzt inzwischen schon 25 Minuten über unsere Zeit hinweg. Bitte, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Gut. Und bitte noch okay. Drei Fragen, aber schnelle Fragen. Und auf einmal sammeln wir die Fragen. Ja, okay. Viele von euch haben an die SPD geschrieben und Ihr Projekt, Bäume an Israel oder einen Wald an Israel zu schenken, zu stoppen. Ich weiß von sehr zuverlässigen Stellen, dass die SPD Abstand nimmt von diesem Projekt. Mir wurde mitgeteilt, bitte, wir werden da nicht offiziell und öffentlich uns davon distanzieren, aber niemand unternimmt was. So, ich bitte euch, eure Freunde in der SPD daran zu erinnern, dass das, was wirklich fehlerhaft von oberster Stelle gemacht wurde, inzwischen anerkannt ist und dass man sich davon distanzieren soll. Machen Sie, schreiben Sie weiter, wir haben doch offene Ohren, auch an oberster Stelle noch in dieser Republik. Okay, so, die letzte Frage. I have a question to Anin. It's maybe a little off the topic, but I heard about that there's nowadays a lot of Bedouins serving in the Israeli army, and maybe you could share some aspects how this relies on their culture or identity. Thank you. Okay, please, the last question. Dies ist keine Frage. Ich möchte mich nur kurz vorstellen, weil es heißt, dass nach dieser hervorragenden Konferenz alle auseinanderlaufen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Mein Name ist Christoph Hörstel. Ich bin der designierte Vorsitzende einer neuen Partei hier in Deutschland, die zu den Bundestagswahlen antritt und bei der die Einheit Palästinas auf dem Programm steht. Vielen Dank. Die Partei heißt Neue Mitte. Okay. So, jetzt die letzte Frage an Hanin. Okay. Bitte ein bisschen Ruhe. Well, what you mentioned about the service of some of the Bedouin tribes in the military in the military service in Israel. Well, it's not it shouldn't be surprising when you uproot someone from his land. You take his economic resources, and then you keep him under a full kind of repression and oppression all the time. For the Bedouins, and I can't speak on behalf of the Bedouin community here, there is a problem that is related to the lack of this economic resources. Of course, there are different social aspects to this problem, but I think that most of those who go to the military in Israel among the Bedouins go for economic reasons. And they are also, of course, this is part of the integration rule or policy that imposed upon the Palestinians. And we can't, of course, forget the problem of the Druze in Palestine, that they had it's obligatory for them to go and to military service. So all these kinds, all these policies is part of the integration policies within and the subordination of Israel. And of course, when you have when you lose your political sovereignty, when you lose your political power in Palestine as a group, then this divide and rule practices become one of the methods used by the settler against the indigenous. Unsere beiden anderen Podiumsgäste möchten auch noch kurze Abschlussbemerkungen machen. In fact, I just want to add something about the first question, which was about the one-state solution, that we are here, activists and movements, etc. Then we leave the room and that's it. No, the idea is not new. It's not really the creation of Mr. Atiya and others, or what he said, that they have this initiative. It's very old idea. Even it was in the chart of the PLO, in fact. And I want to tell you something. If you are afraid that this it became like a dream and we are dreamers. We are not dreamers. We have to educate our children of both sides that this dream should become a reality. Let's remember Algeria. Algeria was colonized for 130 years, more than a million of people who have been died. And Algeria in 1962 was liberated after Evian Agreement. So why we don't have the right to make our dreams reality? And this is mean to work with other citizens, with the Israelis, the same as with the Palestinians. This is why inside Badil works with Zakhrut, which means remembering, actually, to educate people from both sides that this idea or this dream should become a reality. It's not our generation, but in the future. And I can remind you something. My mother is older than the state of Israel, which means I believe that the generations which comes, they will work to make this idea to become a reality. Because really the worst thing, it's hate. And since we don't have this hate, we still can't save this idea, which is called one state solution. Johann, nochmal mit einer kurzen Abschlussbemerkung. Remark about the facts of some Bedouin and some Druze are serving in the army. Actually, this doesn't change anything in the nature of Israel as a colonial state. Actually, many times it happens that we hear that they destroyed some house in some place in the Galilee, for example. We go there and sometimes we find that this man was serving in the Israeli army, and at the time that he went for service, the police came and destroyed his house. And of course, some of my Palestinian friends, they are happy because they say he deserved it. But anyway, it also shows that racism in Israel is an absolute force, not only against people that are against Israel. At the same time, some, let's say, Christian Jews, Christian Russians, that come as relatives of some Jews, they can get, and some of them, they are openly anti-Semitic, but they get full rights because they come to Israel under the right of return, and they get full rights, and you will not be astonished if the land of these Arabs that serve in the Israeli army is confiscated and given to these anti-Semitic Russians that come because they are colonizers. So the land is given to them by the state of Israel because this is the way that the colonialist system works. This Ja, dann bedanke ich mich bei unseren drei Gästen und bedanke mich bei euch für die Geduld und das Zuhören.